Top 5. Wir haben hier in Vollbild schon Diane Krüger gehört. Sie spielt in dem Thriller die Agentin einer Spionin des israelischen Geheimdienstes, die sich in eine Zielperson verliebt. Von Spionen wimmelt es natürlich in der Filmgeschichte, auch von Spioninnen. Und deswegen gibt's jetzt auch hier Hartwig Teglers Top 5 der Spioninnenfilme. Würden Sie jetzt den Film starten? Sie hat recht. Sie ist eine Spionin. Arbeit ist Arbeit. Was habe ich zu verlieren? Dein Leben. Spione! Spione! Trauen die mir jetzt nicht mehr? Wir stellten ihr einen australischen Reisepass aus und bauten ihr darauf eine komplett neue Identität. Lust auf einen Film? Platz 5. Mata Hari von George Fitzmaurice, 1931. Der Vorteil bei Spioninnen ist natürlich die Fähigkeit, eine Honigfalle aufzustellen. Das Problem von Spionen ist natürlich die Gefahr, in der eigenen Falle stecken zu bleiben. Wie sagt der skrupellose deutsche Spionageführer, der im Kriegsjahr 1917 in Paris gerade eine Kollegin von Mata Hari liquidieren ließ? Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass eine Spionin, die sich verliebt, in unseren Aufgabenkreis nicht mehr zu gebrauchen ist. So brodeln auch hier, wie in jedem Spioninnenfilm, Leidenschaft, Erotik, emotionale Abgründe in Verbindung mit Gewalt und Macht. Und mag Greta Garbo als exotische Tänzerin und Spionin Mata Hari noch so sehr kühl die Männer des politischen Gegners um den Finger wickeln, so kann auch sie am Ende den Fallstricken der Liebe nicht entgehen. Wenn sie zum Tode durch Erschießen verurteilt, zur Hinrichtung schreitet, ist diese Spionin fast versehen mit einem Heiligenschein. Die Verführerin wird im Tod wieder zur guten Frau. Dieses Frauenbild stammt nun wirklich vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Platz 4. Red Sparrow von Francis Lawrence, 2018. Heute geht's aber natürlich viel zynischer zu. Du musst lernen, Opfer für ein höheres Ziel zu bringen. Und vergiss die sentimentale Moral, mit der du erzogen wurdest. Gewalt, Macht, Sex sind in Red Sparrow dauerpräsent. Die schöne russische Spionin Jennifer Lawrence verdingt sich als Doppelagentin. Entsprechend der Genre-Regeln geht's also mit unendlichen Verwirrung und Mehrdeutigkeiten durch die Story. Dabei ist Dominika nur eine Frau, die ihre Mutter schützen wollte und dafür alles tat, auch sich selbst antat und so als Spionin in die Abgründe der Welt rutschte. James Bond hat mit diesem roten Spatz eine ebenbürtige Kollegin bekommen. Platz 3. Er hat mir seine Briefmarken gezeigt. Black Book von Paul Verhoeven, 2006. Wie weit würdest du mit ihm gehen? Du meinst mit ihm ins Bett gehen? Meinst du das? Wie weit würdest du gehen? Für Tim und die anderen. Rachel, die Jüdin, die kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges für eine holländische Widerstandsgruppe den deutschen Chef des Sicherheitsdienstes ausspioniert, sie geht sehr weit und verliebt sich dabei in den SS-Offizier. Solch fundamentalen Konflikt zwischen Liebe, Leidenschaft und Loyalität hält sie zwar aus, ist mit dem Ende der Nazi-Herrschaft als eine der wenigen Überlebenden ihrer Gruppe aber damit konfrontiert, dass die Realität im Widerstand dann doch eine ganz andere war, als es ihr damals schien. Nur die nicht zu tilgende Lust am Leben, die Keres van Houten als Rachel mit großer Intensität spielt, hilft dieser Spionin zu überleben. Auch die Lügen über die guten Widerstandshelden. Platz 2. Dame König as Spion von Thomas Alfredsson, 2011. Kein bisschen übersichtlicher ist die Welt des Kalten Krieges in dieser Jean Le Carré-Verfilmung. Der alte Spion George Smiley sucht den sowjetischen Maulwurf in den eigenen Reihen. Es wird enorm viel geraucht in diesem Film, der aussieht, als würde man permanent Eintopf in den Treppenhäusern und den dunklen Wohnungen riechen. Die Spione? Alles Männer, die sich in ihren eigenen Egomanien verlaufen. Conny, die einzige Spionin, ist dick, hat ein Doppelkinn, angeblich trinkt sie nicht mehr. Kein bisschen Mata Hari oder Red Sparrow Touch. Und doch ist sie die cleverste Analytikerin in dieser Geheimdiensttruppe. Ihrem Scharfsinn können die Männer nicht das Wasser reichen. Dann hatte ich also recht. Es gibt einen Maulwurf. Gutes Kontrabild zum üblichen Spionage-Glamour und sexy Agentin-Flair. Platz 1. Die drei Musketiere von George Sidney, 1948. Ja, so bin ich eben. Ich habe nichts zu schaffen mit euren dummen Rechten und Pflichten. Lady de Winter, grausam, hinterhältig, skrupellos, intrigant, verführerisch und sehr, sehr effektiv in ihrer Arbeit für Kardinal Richelieu, den starken Mann im Frankreich von Ludwig dem 13. Lana Turner spielt die Spionin mit großer Dramatik. Ihr Ende unter dem Henkerbeil in diesem Mantel- und Degen-Klassiker berührt umso mehr, weil sie aus gigantischer Höhe tief fällt. Aber deswegen schimpflich verrecken an einen Galgen. Von der Hand des Henkers, so wie ein englischer Lump. Lady de Winter scheitert an der Illusion zu glauben, dass die Machtverhältnisse in einer so männlich dominierten Gesellschaft allein mit erotischer Finesse umzustürzen wären. Eine wahrhaft tragische, finale Erkenntnis dieser Spionin.